Sicherheit der Stasi nicht konsequent genug voranzutreiben, zeigte sich eher unbeeindruckt von der Forderung seiner Fraktion. Die könne ihn nicht fallen lassen, schließlich habe er am 18. März die Zustimmung vom Volk erhalten. Am Nachmittag dann überraschend ein Besuch des Kritisierten bei der Fraktion der SED-Nachfolgerin PDS. Ansgar Hocke berichtet. Es war alles andere als ein ganz gewöhnlicher Besuch bei einer ganz gewöhnlichen Fraktion der Volkskammer. Der Innenminister, dessen eigene Fraktion Regierungschef Lothar de Maizière gebeten hat, Distel zu entlassen, kommentierte sein Gespräch mit der PDS-Fraktion mit den Worten, es verlief in einer aufgeschlossenen Atmosphäre. Dann fügte Distel aber gleich hinzu, also ich bin hier in diese Fraktion als DSU-Politiker gekommen und ich bin auch als DSU-Politiker wieder rausgekommen und ich habe auch nicht um Unterstützung gebeten für meine Person, sondern ich habe einfach versucht, das darzustellen, warum ich ein bisschen hartnäckig bin im Amt. Konservative sind besonders hartnäckig, konterte daraufhin Gregor Gysi, Chef der Nachfolgepartei SED, der Partei also, die die Hinterlassenschaft Stasi zu verantworten hat. Gysi gab sich betont parlamentarisch. Dem Innenminister habe man mitgeteilt, dass wir weiterhin eintreten für die konsequente, endgültige Auflösung der Strukturen des MFS, AFNS und dass wir es für unverzichtbar halten, daran auch die Bürgerkomitees zu beteiligen, dass alle weitere Entscheidungen auch mit parlamentarischer Beteiligung erfolgen müssen. Im Gegensatz zur DSU-Fraktion fand PDS-Vorsitzender Gysi lobende Worte für den Innenminister. Es gibt ja inzwischen Mitglieder aller Parteien in der Polizei und eins stellen wir fest, er genießt zum Beispiel ein bestimmtes Vertrauen unter der Volkspolizei. Das ist etwas, was wir auch zu respektieren haben oder zur Kenntnis zu nehmen haben. Eines wurde offensichtlich. Distel will, egal wie seine Fraktion zu ihm steht, die schwere Hypothek der Vergangenheit aufarbeiten. Den Krach um seine Person empfindet der 38-jährige Politiker als unangenehm. Ich habe jetzt eine Aufgabe umzusetzen, die zeitlich sehr begrenzt ist, die möglicherweise in diesem Jahr oder Anfang des kommenden Jahres beendet ist. Und ich habe hier die Bitte und auch den Wunsch meines Ministerpräsidenten, diese Aufgabe durchzusetzen. Und wenn ich in Widerspruch komme, in seelischen Widerspruch zu den Aufgaben, die ich, sagen wir mal, als Abgeordneter nach humanistischen, rechtsstaatlichen, auch christlichen Grundsätzen umsetzen will, dann werde ich diesen Widerspruch lösen. Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Peter Michael Distel setzt nicht auf die DSU-Fraktion in der Volkskammer. Er sucht die breite Mehrheit, doch indem er dies tut und so betont, macht sich Distel quasi von einem Vertrauensvotum der Mehrheit der Abgeordneten abhängig. Die Volkskammer kann mich fallen lassen und wenn die Inhalte, die ich darstelle, die ich zu bearbeiten habe, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten findet, dann werde ich aus diesem Amt ausscheiden und werde diese Entscheidung akzeptieren und werde dann mit meinem Mandat möglicherweise als parteiloser Abgeordneter weiter nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen, die meine eigenen Grundsätze sind, Politik versuchen zu gestalten. Santa Fu heißt die Fuhlsbütteler Strafanstalt. Landete pünktlich in Washington. Der Gipfel der Supermächte kann beginnen, wenn sich das Morgengrauen über dem Weißen Haus gelichtet hat. Mehr als alles andere beschäftigt die Gipfeldelegationen die Deutschlandfrage. Und dies mag die erste Überraschung sein, haben die Großmächte doch weitreichende Abrüstungspläne und die bilateralen Handelsbeziehungen ebenfalls auf dem Programm. Umso spannender dürfte das Treffen demnach werden. Gorbatschows Ankunft in Washington, Hans Tschech. Herzliche Stimmung bei der Begrüßung, Lächeln, Hände schütteln und Blumen, als der amerikanische Außenminister Baker gestern Abend den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow willkommen hieß. Aus den Begrüßungsreden auf dem Militärflughafen Andrews hört man in Washington aber bereits die Meinungsverschiedenheiten heraus, die den Gipfel Bush-Gorbatschow bestimmen könnten. Gorbatschow blieb allgemein, als er von einem besonders wichtigen Treffen sprach. Предстоит большой разговор с президентом Джорджем Бушем. От его итогов. Vom Ergebnis, sagte er, hängt die künftige Entwicklung ab, nicht nur zwischen den USA und der Sowjetunion, sondern auch in einem größeren Maßstab. Der amerikanische Außenminister Baker sprach das heiße Eisen direkt an. Als erstes Ziel, um den Kalten Krieg zu überwinden, nannte er ein vereinigtes Deutschland. To do that, we must see a Germany unified and Europe reconciled. In 5 Stunden wird Präsident Bush Gorbatschow offiziell im Weißen Haus begrüßen. 3 Tage dauern die Gipfelgespräche. Im Mittelpunkt steht nicht mehr so sehr die Abrüstung, da ist man sich weitgehend einig. In den Mittelpunkt rückt immer mehr die Neuordnung Europas und als Kern dabei die Frage, ob ein vereinigtes Deutschland in der NATO ist, was Präsident Bush will und was Gorbatschow wie zuletzt noch in Kanada ablehnt. So selbstbewusst und kämpferisch hatte die amerikanische Seite den vorschnell zum Bittsteller degradierten Mann aus Moskau wohl nicht erwartet. Auf internationaler Bühne geriert sich Gorbatschow immer noch als spritziger, ideenreicher Politiker, eine Seite, die er zu Hause schon lange nicht mehr ausreichend demonstrieren kann. Angesichts der wirtschaftlichen Nöte, der Krisen und Konflikte in der Sowjetunion beeindruckte der Kreml-Chef zum Abschluss seines Zwischenstopps in Ottawa mit Hieben gegen Washington und Bonn. Gleichzeitig kündigte er an, dass er deutschlandpolitisch noch einiges in petto habe. Die Katze freilich ließ er nicht aus dem Sack. Aus Ottawa, wo Gorbatschow vor 7 Jahren als ZK-Sekretär erstmals ins Rampenlicht trat, der Bericht von Hans-Peter Riese. Er fliege mit einigen neuen Ideen hinsichtlich der Frage des militärischen Status eines zukünftigen Vereinigten Deutschland nach Washington. Dies sagte der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow auf einer Pressekonferenz zum Abschluss seines Besuches in Ottawa. Die westliche Position einer vollen Mitgliedschaft Deutschlands in der Atlantischen Allianz könne die Sowjetunion allerdings nicht akzeptieren, sagte Gorbatschow noch einmal ausdrücklich am Vorabend des Gipfels in Washington. Diese westliche Position komme ihm vor wie eine alte Melodie, die endlich durch eine neue ersetzt werden müsse. Die Sowjetunion habe eine Reihe von Varianten für die Lösung der sogenannten deutschen Frage gemacht, sagte Gorbatschow, die in Ottawa auch diskutiert worden seien. Gorbatschow betonte noch einmal, dass Moskau die Vereinigung der beiden deutschen Staaten begrüße und für eine Chance halte, die politischen Strukturen in Europa positiv zu verändern. Die Gestaltung der Einheit sei allein Angelegenheit der Deutschen, bekräftigte Gorbatschow noch einmal die sowjetische Position, fügte dann aber hinzu, wenn man uns allerdings fragt, dann haben wir auch dabei Interessen zu vertreten, ohne dies näher zu erläutern. Auch bei dieser Abschlusspressekonferenz in Ottawa zeigte sich der Präsident erneut ausdrücklich zuversichtlich, dass in Washington auf dem Gipfel eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Auf Fragen nach einer Beilegung der Auseinandersetzungen zwischen Litauen und Moskau wiederholte Gorbatschow seine bekannte Position. Meine Haltung dazu hat sich nicht geändert, sagte der sowjetische Präsident, der den Litauern auch in Ottawa vorwarf, sie hätten die sowjetische Verfassung verletzt und ihre Unabhängigkeitsdeklaration darüber hinaus undemokratisch im Parlament durchgesetzt. Gorbatschow ließ keinen Zweifel daran, dass er sich als sowjetischer Staatspräsident vom Ausland auf gar keinen Fall unter Druck setzen lassen wird, in dieser Auseinandersetzung nachzugeben. Der kanadische Premier Mulroney, der selber gerade mit dem Separatismus der Provinz Quebec zu kämpfen hat, vermied es auffallend, in dieser delikaten Frage seinem Gast öffentlich Vorhaltungen zu machen. Er wies lediglich auf die westliche Rechtsposition hin, der zufolge die Eingliederung der drei baltischen Republiken in die Sowjetunion aufgrund des Hitler-Stalin-Paktes völkerrechtlich niemals anerkannt worden war. Insgesamt zeigten sich Gorbatschow und Mulroney von dem Kurzaufenthalt des sowjetischen Präsidenten in Ottawa sehr zufrieden. Es wurde von politischen Beobachtern nicht nur als Höflichkeit angesehen, dass Gorbatschow bei mehreren Gelegenheiten die Kriegsallianz der Sowjetunion mit Kanada in Erinnerung rief und auch die gute Zusammenarbeit während der Verhandlungen über die Schlussakte von Helsinki besonders hervorhob. Die Sowjetunion sieht für Kanada in Bezug auf ihren Wunsch nach Eingliederung in die Weltwirtschaft eine ähnliche Rolle wie für die Bundesrepublik in Bezug auf die EG. Mulroney hatte vorgeschlagen, dass Gorbatschow über die Ergebnisse von Weltwirtschaftskonferenzen regelmäßig informiert werden sollte. Zum Abschluss der Gespräche in Ottawa kündigte er eine kanadische Initiative sowohl auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Houston als auch auf dem NATO-Gipfel an. Auf beiden Foren, so der kanadische Premier, solle über die Ergebnisse und politischen Folgen der Gespräche der beiden Präsidenten in Washington beraten werden. Während der sowjetische Staatschef durch Nordamerika reist, sonnt sich sein entschiedenster Kritiker daheim in Erfolg und frisch errungener Macht. Boris Jelzin, jetzt Präsident der Russischen Föderativen Republik, dem Kernland des riesigen Staatsgebildes Sowjetunion, hat keine Minute gezögert, in Moskau eine Gegenmacht zum Kreml zu errichten. Litauen will er unterstützen, Russland selbst in die Autonomie führen. Die Nachrichten über erste Maßnahmen und Ankündigungen Jelzins dürften bei Gorbatschow und seinem Tross mehr als nur ein Stirnrunzeln hervorrufen. Jelzins erste Machtprobe, dazu aus Moskau der Kommentar von Hermann Krause. Selten ist der Widerspruch zwischen Realität und Wunschdenken so deutlich geworden wie im Vorfeld des Gipfels von Washington. Während sich Gorbatschow in der neuen Welt feiern lässt, findet das eigentlich politisch spannende Ereignis bei ihm zu Hause statt, im Kreml selbst. Dort präsentierte sich gestern auf der ersten Pressekonferenz nach seiner Wahl Boris Jelzin in einer Mischung aus Staatsmann und taktierendem Radikal. Was er als Grundzüge für die ersten 100 Tage verkündete, verleitet in der Tat dazu, von revolutionären Veränderungen im Sowjetreich zu sprechen, oder man tut das Ganze lediglich als Wunschdenken eines Phantasten ab. Die Wahrheit liegt vermutlich wie so oft irgendwo dazwischen. Jelzin rüttelt an dem Gerüst der Union, er will das Recht der Republiken über das Recht der Union stellen, also genau das, was die baltischen Staaten seit Monaten verzweifelt versuchen zu praktizieren. Die bisherige Staatspyramide würde damit auf den Kopf gestellt, das alte Zentrum entmachtet, Landesrecht vor Bundesrecht, eine wohl bisher einmalige Konstellation. Dafür entstünde nach Jelzins Vorstellung ein neues russisches Zentrum mit Sitz in Moskau, der alten Hauptstadt. Und hier liegen die Chancen des Reformers, wenn es ihm gelingt, auch die eher konservativen Abgeordneten des Parlaments bei ihrem russischen Nationalstolz zu packen und das gleiche Bewusstsein zu wecken, wie es im Baltikum, in Armenien oder Georgien existiert, dann entstünde eine Kraft, die Gorbatschow und seine Gefolgsleute nach und nach in die Isolation brächte. Nicht der Sturz des sowjetischen Staatsoberhauptes ist zu befürchten, sondern seine Machtlosigkeit angesichts dieser neuen Entwicklung. Wenn selbst die Russische Föderation ihm die Gefolgschaft versagt, was bleibt dann noch? Schon hat Jelzin angekündigt, das von Ryschkow vorgelegte Wirtschaftsprogramm werde vom russischen Obersten Sowjet nicht gebilligt. Auch das ukrainische Parlament hat sich dagegen ausgesprochen. Wie einst vor 5 Jahren Gorbatschow bei seinem Amtsantritt, ist nun Jelzin zu einem Hoffnungsträger geworden, nicht nur für die RSFSR, sondern auch für die Republiken. Das litauische Parlament hat ihm als erstes gratuliert, dann die ebenfalls nach Souveränität strebende Ukraine. Eine Stimme ist in diesem Konzert der nach Unabhängigkeit Strebenden also hinzugekommen, nämlich die Stimme Russlands, der größten Republik. Nun kann Gorbatschow nicht länger das Zuhören verweigern. Noch ist seine Macht ausreichend, die Politik Jelzins zu blockieren. Das aber würde keinem der beiden helfen. Nur durch Zusammenarbeit und gemeinsame Strategien gegen die Rechten und Apparatschiks in Partei und Staat sind beide in der Lage, die Krise zu meistern. Ob Gorbatschow seine persönlichen Animositäten überwinden kann, muss er erst beweisen. Bisher hat er sich nicht einmal dazu durchringen können, ein Glückwunsch-Telegramm an Jelzin zu schicken. Dieser aber macht hier in Moskau eine durchweg gute Figur. Wenn seine Politik nach 2 Jahren keinen Erfolg bringe, sei er zum Rücktritt bereit, erklärte er. Der russische Präsident soll nach seinen Vorstellungen, anders als Gorbatschow, vom Volk direkt gewählt werden, demokratische Töne also auf der ganzen Linie. Wenn Michail Sergejewitsch in der nächsten Woche aus den USA zurückkommt, findet er also eine veränderte politische Landschaft vor. Daran muss er sich erst einmal gewöhnen. Das Bündel ist prall gefüllt, das sich die Abgeordneten der Ostberliner Volkskammer für heute und morgen geschnürt haben. Da geht es um das komplexe Problem der Rechtsangleichung in Deutschland. Die Jurisdiktive, die dritte Macht im demokratisch verfassten Staat, will die DDR an unserem Recht orientieren. Sisyphusarbeit. Weiter befasst sich das neue Parlament drüben mit der endgültigen Auflösung der Stasi. Eine besondere Rolle kommt dabei dem umstrittenen Innenminister Distel zu, den ein Abgeordneter der eigenen DSU-Fraktion bezichtigt, selbst als Spitzel für den Staatssicherheitsdienst gearbeitet zu haben. Distel stellte Strafantrag. Die Stasi-Auflösung, das wird Titanenarbeit. Und schließlich dreht sich's um Eigentum, Enteignung und Entschädigung. Zur ersten Fragestunde in der Volkskammer Hermann Finke. Erste Fragestunde in der Volkskammer. Für die Abgeordneten war dies eine ungewohnte Erfahrung. Zögernd lief das Frage- und Antwortspiel an, wobei die PDS am flexibelsten mit diesem Instrument umging. Ihre Fraktionsmitglieder nutzten die Chance, populäre Themen vorzutragen. Die Schülerspeisung beispielsweise, die Wiederverwertung von Rohstoffen oder die Sicherung der Eigentumsrechte von DDR-Bürgern an Grund und Boden. Mehrfach fühlte sich Ministerpräsident Lothar de Maizière angesprochen, vor allem als es um den Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der Bundesrepublik ging. De Maizière wurde gefragt, ob angesichts der vielen Gespräche und Diskussionen über den Vertrag noch Veränderungen möglich seien. Der Ministerpräsident verneinte dies und fügte hinzu: Was den finanziellen Rahmen des Vertrages anbelangt, stehen wir auf dem Standpunkt, dass wir das Mögliche, den möglichen Rahmen ausverhandelt haben. Ich sehe dort keine Bereitschaft, einen anderen Rahmen zu stecken. Es gibt bisher, zumindest für mich nicht, klare Hinweise, die eine Änderung des Vertrags zwingend erforderlich machten. Gesetzesinitiativen zur Sicherung der Eigentumsrechte lehnte der Regierungschef ausdrücklich ab, und zwar mit folgender Begründung: Wir müssen feststellen, dass es eine übergroße Zahl von Fallgruppen gibt, in denen Eigentum in den vergangenen zurückliegenden Jahren den Besitzer gewechselt haben, die nach rechtsstaatlichen Kriterien keinen Bestand haben können. In der Fragestunde kam erneut die schwierige Versorgungslage der DDR zur Sprache. Waren sind zwar ausreichend vorhanden, es hapert jedoch an der Verteilung. Die Abgeordnete Vera Wollenberger von Bündnis 90 Grüne nannte Beispiele. Am Sonnabend vergangener Woche waren eine Stunde nach der Öffnungszeit in Berliner Kaufhallen kein Fleisch mehr zu kaufen. Auf der anderen Seite ist allen wohl bekannt, werden den Bauern ihre Produkte nicht abgenommen. Sowohl sie bekommen zurzeit also das Fleisch, ihre Eier, Blumenkohl, Salat nicht an den Großhandel los. Die Handelsministerin Sibylle Reider verwies auf komplizierte Übergangsprobleme. Überall bilden sich aus den bisherigen Staatsunternehmen neue Firmen und Kapitalgesellschaften, die offenbar auch Lagerraum für Westwaren horten. Hinzu kommt das geänderte Kaufverhalten der DDR-Bürger, das die Lage erschwert. Sibylle Reider. Wir haben eine totale Abkaufverschiebung. Also das Abkaufverhalten der Bevölkerung hat sich kolossal geändert. Es werden verschiedene Waren extrem hoch abgekauft. Dazu gehört Haushaltschemie, hier speziell Waschpulver und auch noch andere Sortimente. Es sind überall Kapitalgesellschaften entstanden und irgendwas bleibt auf der Strecke. Im Verlauf der Fragestunde geriet Innenminister Peter Michael Diestel erneut in die Schusslinie. Der Abgeordnete Joachim Gauck vom Neuen Forum formulierte an Diestel gerichtet eine brisante Frage. Trifft es zu, dass Sie am 15. Mai 1990 durch eine vertrauliche Dienstanweisung veranlasst haben, dass im Endarchiv Normannenstraße eine Recherche über lebende Personen, nämlich Abgeordnete dieses Hauses, vorgenommen wurde? Und ist Ihnen bewusst, dass Sie damit gegen geltendes Recht verstießen? Der Abgeordnete knüpfte weitere Fragen an und erhielt eine äußerst knappe Antwort von dem seit Tagen politisch schwer angeschlagenen Innenminister. Herr Abgeordneter, das trifft nicht zu, deswegen brauche ich die anderen Fragen nicht zu beantworten. Nach etwa eineinhalbstündiger Debatte beantragte der Vorsitzende der PDS-Fraktion, Gregor Gysi, eine Unterbrechung, damit die Abgeordneten den anfangs von der DSU gestellten Antrag zum Thema Parteivermögen genau studieren könnten. Mit diesem Vorstoß, den sich die übrigen Koalitionsfraktionen zu eigen gemacht hatten, will die DSU erreichen, dass vor allem die PDS, aber auch die übrigen ehemaligen Blockparteien, zum Beispiel die CDU, zu Unrecht erworbenes Vermögen zurückgeben. Die Erde bebt. In Südosteuropa etliche Tote, Verletzte, Panik. In Bukarest Auswirkungen davon waren bis weit in die Sowjetunion hinein zu verspüren. Wesentlich dramatischer aber sind die Folgen dreier Erdstöße im südamerikanischen Peru. Im Norden des Landes, der Urwaldregion, hinüber nach Brasilien, starben die Menschen in einstürzenden Häusern. Das krisengerüttelte Land wird nun zusätzlich erschüttert. Tausende Peruaner wurden obdachlos. Menschen, die ohnehin kaum etwas hatten, verloren auch dies wenige. Wir gehen ins Ausland. Für den sowjetischen Staatschef Gorbatschow ist die Reise nach Amerika angesichts der innenpolitischen Probleme fast eine Erholungstour. Nach seriösen Umfragen, die mittlerweile dank Gorbatschows Glasnost auch in der Sowjetunion durchgeführt werden können, glauben 55% der Sowjetbürger, dass ihr Land vor einer wirtschaftlichen Katastrophe stehe. 40% halten einen Staatsstreich für möglich. Jeder Dritte befürchtet einen Bürgerkrieg. Da tut es gut, Erinnerungen an gemeinsame, erfolgreiche Zeiten zu wecken, was Gorbatschow heute in Ottawa ausgiebig praktizierte. Aber auch in Kanada eilten ihn die hausgemachten Probleme. Balten demonstrierten. Gorbatschow diskutierte mit ihnen. Von der kanadischen Vorstufe zum Gipfel in Washington nun ein Bericht von Eduard Neumeier. In diesen Minuten hebt die Iljuschin 62 des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow vom Flughafen in Ottawa ab, um Washington anzusteuern, das eigentliche Ziel der einwöchigen Reise. Der 29-stündige Aufenthalt Gorbatschows in Kanada war als Staatsbesuch konzipiert. Denn noch nie in der Geschichte der 48-jährigen Beziehungen war ein sowjetisches Staatsoberhaupt oder ein kommunistischer Generalsekretär in Kanada zu Gast. Gorbatschow bot dieser zweite Aufenthalt in Kanada nach seinem ersten Besuch 1983 noch als ZK-Sekretär für Landwirtschaft, aber noch zwei weitere Gelegenheiten neben dem bilateralen Zweck. Er konnte sich ein wenig akklimatisieren an die Zeitumstellung und an die Gespräche. Er tat das auf eine durchaus aufwendige Weise, beispielsweise durch Museumsbesuche und in einem einstündigen Bad in einer vieltausendköpfigen Menge, die ihn herzlich grüßte. Und er nutzte auch die Möglichkeit, schon das Terrain zu sondieren, das er thematisch in Washington betritt. So haben in seinen zwei Begegnungen mit Prime Minister Brian Mulroney die Themen dominiert, die auch in Washington wohl die eigentlichen politischen Schwerpunkte ausmachen dürften. Als erstes ist das Deutschland und dessen künftiger Status. Als zweites ist das die Rolle der KSZE. Als drittes ist es die baltische Frage. Wer hingegen Gorbatschows Tischrede von heute Mittag liest, muss feststellen, dass er zu keinem dieser Themen auch nur ein Wort sagen wollte. Das kann man so deuten, dass er mit Rücksicht auf die USA, mit denen diese Themen zur Verhandlung anstehen, jede Festlegung vermeiden wollte. Solche Rücksicht brauchte Maroni nicht zu nehmen, der dem sowjetischen Gast nicht nur bei Tische, sondern auch zuvor im langen Gespräch versucht hat, die Sorgen wegen einer NATO-Mitgliedschaft Deutschlands zu nehmen. Eine Beteiligung Deutschlands an der NATO würde, so sagte Maroni, die sowjetische Sicherheit verstärken und nicht verringern. Maroni bescheinigte Gorbatschow auch die Berechtigung des Bedürfnisses nach einer Formel, die die unbestreitbaren sowjetischen Sicherheitsinteressen berücksichtige. Diesem Wunsche hatte bereits vor der Ankunft Gorbatschows auch die Rede von Außenminister Joe Clark gegolten, der eine gravierende Anpassung der NATO-Strategie an die veränderten Verhältnisse verlangte. Dazu gehört der Verzicht auf landgestützte Nuklearraketen, die die neuen Freunde Polen, Tschechoslowakei und Ostdeutschland, wie er sagte, bedrohten. Dazu zählt auch die Akzentverlagerung auf Partnerschaft und gegenseitige Sicherheit anstelle von Rivalität. Und wichtig ist auch die kanadische Absicht, die KSZE zu einem politischen Dauerforum mit eigenem ständigem Büro umzufunktionieren. Bei aller Herzlichkeit der Gespräche hat Gorbatschow bereits in Kanada erfahren, dass das Schicksal der baltischen Staaten hier eine öffentliche Angelegenheit ist. Auf dem weiten freien Platz vor dem Parlament, auf dem Parlamentshügel, demonstrierten heute Mittag um die 1.500 aus dem Baltikum stammende Kanadier für die Freiheit Litauens, Lettlands und Estlands. Gorbatschow hatte sich am Abend zuvor sogar mit einem litauischen jungen Deserteur ins Gespräch eingelassen und ihm auf dessen Verlangen, Litauen die Unabhängigkeit zu gewähren, moderat geantwortet, es sei schwer, in Jahrzehnten entstandene Bindungen von einem Tag auf den anderen zu zerschneiden. Es brauche Zeit auf diesem Wege. Andererseits sagte sich Außenminister Shevardnadze, der Bitte seines Kollegen Clark, Litauen medizinische Hilfe zukommen zu lassen, ganz unzugänglich. Es mangele Litauen an nichts. Nur, so muss man hinzufügen, an dessen Freiheit. In einer knappen Stunde wird Gorbatschow in der Nähe Washingtons landen. Natürlich wird Deutschland das Hauptthema seiner Gespräche mit US-Präsident Bush sein. Aber in Kongress und Redaktionen beschäftigt man sich fast schon genauso viel mit Gorbatschow selbst. Aus Washington Joachim Lenz. Knapp und herzlos fasste Robert Dole, Fraktionschef der Republikaner im Senat, zusammen, wie sehr Washington Anteil nimmt an den inneren Vorgängen in der Sowjetunion. Gorbatschow steckt in Problemen bis zum Hals, sagte Dole. Wir müssen aufpassen, wie viele Gepäckstücke er dabei hat, wenn er in Washington landet. Wenn es mehr als zwei sind, will er bleiben. Im State Department hört man den Vergleich, Gorbatschow ist bei dem bevorstehenden Gipfel so problemgeplagt, wie Nixon es war, als er 1974 mit Brezhnev zusammenkam. Damals trieb die Watergate-Affäre, die Nixon sein Präsidentenamt kosten sollte, ihrem Höhepunkt entgegen. Gewiss, es geht in den nächsten Tagen hier um einen START-Vertrag zur Reduzierung strategischer Atomwaffen. Gewiss, es geht um einen Vertrag zur Giftgasabrüstung der Supermächte, die bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts ihre Horrorarsenale erheblich reduzieren wollen, ohne dass jetzt schon ein Weg sichtbar ist, wie dies ohne böse Umweltschäden geschehen kann. Gewiss, ein Luftfahrtabkommen wird unterschrieben werden, das den Flugverkehr zwischen beiden Ländern erheblich ausweitet. Und gewiss, ein Handelsvertrag liegt unterschriftsreif vor, auch wenn Washington sich ziert, ihn zu unterschreiben. Wegen der sowjetischen Wirtschaftsblockade gegen Litauen und wegen von Moskau noch nicht kodifizierter Ausreiserechte für sowjetische Minderheiten. Doch all diese schönen Fortschritte in den Supermachtbeziehungen werden schon als banaler Alltag abgetan. Das Kernthema dieses Gipfels heißt die deutsche Vereinigung und ihre Auswirkungen auf Europa. Michail Gorbatschow, der vor seinem Gipfelaufenthalt in Washington noch einen Besuch in Kanadas Hauptstadt eingelegt hatte, sagte nach dem Gespräch mit Ministerpräsident Mulroney, wir haben viel über Deutschland gesprochen in einem sehr langen Gespräch, aber ich habe immer nur das gehört, was ich unentwegt in diesen Tagen zu diesem Thema höre. Ich hätte so gern einmal eine andere Platte gehört. Wird George Bush in Washington Gorbatschow eine andere Platte vorspielen? Ein Vertreter des State Department fasste unmittelbar vor Gorbatschows Eintreffen den, wie er sagte, Konzeptionsunterschied zwischen Washington und Moskau zusammen. Wir glauben, sagte Raymond Seitz, der Leiter der Europaabteilung, an einen raschen und geordneten Übergang in einen deutschen Staat, der die gleichen Rechte hat wie alle anderen Staaten Europas. Wir wollen nicht ein altes Bündel von Restriktionen für Deutschland durch ein neues ersetzen. Insofern kann eine amerikanisch-sowjetische Übereinkunft über Deutschland nur darin bestehen, dass Einigkeit darin besteht, Deutschland selbst wählt seine Zukunft, wählt seine Allianz. Die Sowjetunion hat da offenbar andere Ansichten, meinte Seitz. Dabei sind in Washington Regierungskreisen durchaus Stimmen des Verständnisses zu hören gewesen in diesen Tagen über Moskaus Sorgen angesichts einer dramatischen Veränderung der strategischen Situation in Europa, nachdem der Warschauer Pakt zerbröselt und ein vereintes Deutschland in der NATO die Gewichte weiter verschieben wird. Dennoch hält Washington daran fest, über die künftige Stärke der deutschen Streitkräfte werde nicht von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs befunden und auch nicht in Sonderabmachungen, sondern im Rahmen von notwendigen Folgeverhandlungen nach Abschluss der laufenden Wiener Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte. Hat sie oder hat sie nicht? Hat die Bundesregierung das U-Boot-Geschäft mit Südafrika betrieben, gefördert oder zumindest davon gewusst und nichts dagegen unternommen? Oder eben nicht? Die Kernfrage des seit Monaten immer wieder tagenden Untersuchungsausschusses des Bundestags. Heute Morgen hörten die Abgeordneten im Ausschuss die Regierungsspitze. Zuerst kam der Bundeskanzler dran, sein Vize, Außenminister Genscher, danach. Frank Warnig aus unserem Bonner Studio, Sie kommen geradewegs aus dem Ausschuss. Bei der Befragung Helmut Kohls spielte ein Brief seines verstorbenen Männerfreundes Franz Josef Strauß eine wesentliche Rolle. Worum ging es da? Ja, es spielte nicht nur ein Brief eine wesentliche Rolle, sondern eine ganze Reihe von Briefen, die zum Teil von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden sind, zum Teil auch einem Reißwolf im Kanzleramt, der sehr fleißig war, zum Opfer fiel. In dem betreffenden Brief, den Sie jetzt ansprechen, der auch bekannt ist, steht drin, dass Franz Josef Strauß seinen, wie Sie sagten, Männerfreund Helmut Kohl bittet, sich doch dieser U-Boot-Sache anzunehmen. Das heißt, fertige U-Boote oder U-Boot-Pläne an Südafrika zu liefern. Dieses Ansinnen, so Helmut Kohl heute Morgen im Ausschuss, hat Franz Josef Strauß des Öfteren gestellt. Allerdings kann sich Helmut Kohl nicht erinnern, wie oft er mit Franz Josef Strauß, wann er mit Franz Josef Strauß oder wann er mit wem wo überhaupt über U-Boote 1983, 1984 geredet hat. An eins kann sich Helmut Kohl ganz gewiss erinnern, das ist die Grundposition der Bundesregierung und die war immer keine Lieferung von U-Booten oder von U-Boot-Teilen an Südafrika. Die Frage zu prüfen, ob es technisch und politisch machbar möglich wäre, U-Boot-Teile an Südafrika zu liefern, dies hatten Schreckenberger, Waldemar Schreckenberger, der damals Kanzleramtsminister und Telschik, Helmut Kohls außenpolitischer Berater, zu entscheiden. Und Helmut Kohl sagte, keiner von beiden hätte Anlass gehabt, den Firmen, das sind Howald Deutsche Werft und ein Ingenieurkontor Lübeck, ihnen grünes Licht zu geben, dass dieser Südafrika-Deal laufen kann. Was heißt denn das nun für die weitere Arbeit dieses Ausschusses? Es wird heißen, dass noch viel interpretatorische Arbeit zu tun ist, dass der Ausschuss darauf warten muss, dass verschiedene beschlagnahmte Briefe, die ich eben erwähnte, von der Staatsanwaltschaft freigegeben werden, dass Akteneinsichtnahme möglich ist. Und dann beginnt natürlich das große Interpretieren. Und das, was mittlerweile in diesen 4 Jahren Ausschussarbeit angesammelt worden ist, das sind hunderte von Aktenordnern, das sind Daten, die sich teilweise widersprechen, das sind Aussagen, die sich widersprechen. Und die Krux bei diesem ganzen Ausschuss ist natürlich, dass die Firmenvertreter, gegen die mittlerweile die Staatsanwaltschaft ermittelt, vor diesem Ausschuss keinen Ton sagen. Vielleicht noch 2 Sätze zur Atmosphäre dort. Wie wurde der Kanzler befragt? Das wirft ja auch ein Licht auf die ganze Veranstaltung. Ja, er wurde gefragt, was er von diesen Vorgängen wisse. Und Helmut Kohl zog sich immer zurück und sagte, er hat daran keine genaue Erinnerung. Es ist schließlich schon 5 oder 6 Jahre her. Und teilweise ging es auch sehr turbulent zu. Und der Bundeskanzler verbat sich, dass Antworten in einem gewissen Duktus gestellt wurden. Dann gab es auch leichte Streitereien und Flapsereien zwischen den Abgeordneten der Koalition und den Abgeordneten der Opposition, die sich gegenseitig als Lügner und Untersteller dann bezeichneten. Das Übliche also. Gipfeltreffen Bush-Gorbatschow. Die Sowjetbürger haben ganz konkrete Vorstellungen von dem, was dabei herauskommen sollte. Umfrage in Moskau von Hermann Krause. Dass sich unser Leben verbessert, das erwarten wir von der amerikanischen Regierung und von unserer. Ehrlich gesagt, ich erwarte von diesem Treffen nicht viel. Ich bin Armenier. Ich denke nur an unseren Nagorno-Karabach. Und diese Frage bleibt ungelöst. Solange die kommunistische Partei an der Regierung bleibt, wird diese Frage nicht entschieden. Was die internationalen Probleme betrifft, bin ich sicher, die werden gelöst. Aber die internen, nationalen nicht. Ich habe Hoffnungen, dass wir normale Beziehungen haben werden. Ich sympathisiere sehr mit Bush, weil er ein guter Politiker ist. Wir sind Studenten aus Kuba. Für uns ist das sehr wichtig, weil die zwei Staaten doch Großmächte sind. Die USA versuchen, Kuba in die Knie zu zwingen. Deshalb werden sich alle Fragen, die dort zur Behandlung anstehen, auch auf unser Leben auswirken. Wenn abgerüstet wird, das hilft uns. Ich hoffe auf eine Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen unseren Ländern und eine Verbesserung des moralischen Klimas. Weitere Abrüstungsvorschläge erwarte ich. Solche Treffen wie jetzt in Washington sind selten. Die Fragen, die jetzt gelöst werden, die sind entscheidend. Wir haben Handelsbeziehungen zu den USA, die müssen jetzt nur weiterentwickelt werden. Wir brauchen keine Wirtschaftshilfe, allein die Aufhebung der Handelsblockade hilft uns schon. Dann werden wir sehen, wie sich alles gestaltet. Wir haben ja auch etwas zu verkaufen. Hilfe können wir zum Beispiel gebrauchen beim Aufbau einer Bekleidungs- oder Leichtindustrie oder bei der Lebensmittelproduktion. Da können uns die Amerikaner helfen. Wir möchten einfach, dass bei uns im Land alles gut geht und dass wir normale Beziehungen zu anderen Ländern haben, dass wir satt sind und genügend Kleidung haben. Wichtig ist, dass da tüchtige Leute aktiv sind. Das würde uns am meisten nutzen. Gipfel in Washington, das besondere Interesse gilt dem Mann aus dem Kreml. Ist er angeschlagen, rätseln die Beobachter rund um die Welt. In der Sowjetunion gärt es. Unabhängigkeitsbestrebungen einiger Republiken machen ihm zu schaffen. Mit der Perestroika klappt es auch nicht so recht. Und dass der Warschauer Pakt sich langsam auflöst, passt zum Beispiel den Militärs überhaupt nicht. Also, kann der amerikanische Präsident mit einem geschwächten sowjetischen Präsidenten verhandeln? Bestimmt das etwa die Verhandlungsatmosphäre? Allen, die damit gerechnet oder sogar darauf gehofft hatten, hat Michail Gorbatschow bei seinem Zwischenaufenthalt in Kanada gezeigt, wo es seiner Meinung nach lang geht. Er gab sich kämpferisch und sehr bestimmt. Über das Ende des Kanada-Besuchs berichtet Hans-Peter Riese. Er fliege mit einigen neuen Ideen hinsichtlich der Frage des militärischen Status eines zukünftigen Vereinigten Deutschland nach Washington. Dies sagte der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow auf einer Pressekonferenz zum Abschluss seines Besuches in Ottawa. Die westliche Position einer vollen Mitgliedschaft Deutschlands in der Atlantischen Allianz könne die Sowjetunion allerdings nicht akzeptieren, sagte Gorbatschow noch einmal ausdrücklich am Vorabend des Gipfels in Washington. Diese westliche Position komme ihm vor wie eine alte Melodie, die endlich durch eine neue ersetzt werden müsse. Die Sowjetunion habe eine Reihe von Varianten für die Lösung der sogenannten deutschen Frage gemacht, sagte Gorbatschow, die in Ottawa auch diskutiert worden seien. Der kanadische Ministerpräsident Brian Mulroney sagte auf derselben Pressekonferenz, die Eile, mit welcher der deutsche Einigungsprozess ablaufe, habe gelegentlich zu Vernachlässigung von Sensibilität den Betroffenen gegenüber geführt. Die Sicherheitsinteressen und die Gefühle der Sowjetunion und ihrer Völker müssten bei der Lösung dieser schwierigen Frage angemessen berücksichtigt werden. Mulroney warnte davor, dass die, wie er sagte, Art und Weise, wie die deutsche Frage behandelt und entschieden wird, den europäischen Prozess beschädigen könnte. Gorbatschow meinte, in den Gesprächen mit dem kanadischen Premier, mit denen er sich sehr zufrieden zeigte, habe man eine Klippe umschifft. Wir sind uns näher gekommen, weil wir größeres Vertrauen zueinander haben, sagte der sowjetische Präsident. Gorbatschow betonte noch einmal, dass Moskau die Vereinigung der beiden deutschen Staaten begrüße und für eine Chance halte, die politischen Strukturen in Europa positiv zu verändern. Die Gestaltung der Einheit sei allein Angelegenheit der Deutschen, bekräftigte Gorbatschow noch einmal die sowjetische Position, fügte dann aber hinzu, wenn man uns allerdings fragt, dann haben wir auch dabei Interessen zu vertreten, ohne dies näher zu erläutern. Auch bei dieser Abschlusspressekonferenz in Ottawa zeigte sich der Präsident erneut ausdrücklich zuversichtlich, dass in Washington auf dem Gipfel eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Auf Fragen nach einer Beilegung der Auseinandersetzungen zwischen Litauen und Moskau wiederholte Gorbatschow seine bekannte Position. Meine Haltung dazu hat sich nicht geändert, sagte der sowjetische Präsident, der den Litauern auch in Ottawa vorwarf, sie hätten die sowjetische Verfassung verletzt und ihre Unabhängigkeitsdeklaration darüber hinaus undemokratisch im Parlament durchgesetzt. Gorbatschow ließ keinen Zweifel daran, dass er sich als sowjetischer Staatspräsident vom Ausland auf gar keinen Fall unter Druck setzen lassen wird, in dieser Auseinandersetzung nachzugeben. Der kanadische Premier Mulroney, der selber gerade mit dem Separatismus der Provinz Quebec zu kämpfen hat, vermied es auffallend, in dieser delikaten Frage seinem Gast öffentlich Vorhaltungen zu machen. Inzwischen ist Michail Gorbatschow in den Vereinigten Staaten eingetroffen. Dieses Gipfeltreffen, übrigens das zweite reguläre Bush-Gorbatschow, dieses Gipfeltreffen kann sehr spannend werden, wenn der Kreml-Chef seine Bestimmtheit, manche sagen schon Aggressivität dazu, weiter durchzieht. Die Ankunft in den USA zumindest war das übliche, Begrüßung durch US-Außenminister James Baker, aus Washington dazu Joachim Lenz. Die Augen der Welt sind auf Sie gerichtet, sagte Baker, und auf den amerikanischen Präsidenten. Die Welt will den Kalten Krieg beendet sehen. Um das zu schaffen, müssen wir die zugrunde liegenden Konflikte beheben. Bedarf es eines geeinten Deutschlands und eines versöhnten Europas. Bedarf es einer reduzierten nuklearen, chemischen und konventionellen Rüstung. Bedarf es der Lösung regionaler Konflikte, Fortschritten in der Demokratisierung weltweit und der Offenheit der Sowjetunion. Lassen Sie uns daran arbeiten, diese Hoffnung zu erfüllen. Gorbatschow stimmte knapp zu. Wir freuen uns auf die wichtigen Gespräche mit Präsident Bush. Viel hängt von Ihnen ab, nicht nur für Amerika und uns. Dieser Gipfel ist von besonderer Bedeutung, weil der amerikanische Präsident und ich erstmals genug Zeit haben, alle wichtigen Fragen in aller Tiefe zu erörtern, auch in lockerer Atmosphäre. Ein Konvoi schwarzer Limousinen, sowjetischer Sils und amerikanischer Cadillacs fuhr Staatsgäste und Empfangskomitee davon. Die Nacht verbringt Gorbatschow in der sowjetischen Botschaft unweit des Weißen Hauses, wo er am Morgen mit allen Ehren förmlich begrüßt wird. Am heutigen Donnerstag und am Freitag sind 4 Gespräche der beiden Präsidenten vorgesehen, Gesamtdauer soweit geplant 6 Stunden. U-Boot-Untersuchungsausschuss in Bonn. Immer noch ungeklärt die Frage, ob und auf welche Weise Südafrika illegal U-Boot-Pläne aus der Bundesrepublik bekommen hat, geliefert von der Howaldtswerke Deutsche Werft AG und dem Ingenieurkontor Lübeck. Heute mussten Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher vor den Ausschuss. Interessant da vor allem die Frage, ob denn der Kanzler, wie vermutet wurde, persönlich grünes Licht möglicherweise für das U-Boot-Geschäft gegeben hat, damit reagiert hat auf einen Brief des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Strauß. Frank Wahrlich in Bonn, gab es diesen Brief? Den Brief gab es. Es gab nicht nur diesen Brief, sondern, wie Helmut Kohl sagte, war Franz Josef Strauß ein sehr fröhlicher und fleißiger Briefschreiber. Helmut Kohl sagte, manchmal kamen 3, 4 Briefe die Woche aus München von Franz Josef Strauß und er hätte sich über alles Mögliche ausgelassen, womöglich auch über U-Boote, nämlich an den besagten Brief erinnert sich der Bundeskanzler wie an auch viele Daten und Termine und Gespräche nicht. Er sagte, es ist vielleicht über meinen Schreibtisch gegangen, aber an den Brief selbst erinnert er sich nicht. Könnte es denn sein, da ich die Gewohnheiten der beiden Herren nicht kenne, dass der Kanzler diese Briefe einfach so schnell überlesen hat und weggeworfen hat? Ja, da müssen wir eigentlich Bundeskanzler Kohl fragen, wo Sie das Stichwort weggeworfen gerade erwähnten. Eine ganze Akte mit U-Boot-Papieren, mit Notizen, auch mit Briefen von Franz Josef Strauß, ist dann auf Anweisung des Bundeskanzlers in den Reißwolf gewandert. Das hat sein außenpolitischer Berater Telchik getan. Daraufhin angesprochen, sagt der Bundeskanzler, man könne ja nicht alles aufheben und nicht alles in die Registratur geben. Andere Bundeskanzler hätten das mit verschiedenen brisanten Themen auch gemacht und zukünftige Bundeskanzler würden ähnlich verfahren. Aber bei dem ganzen Verfahren U-Boot-Untersuchungsausschuss geht es ja darum, ist diese Lieferung, illegale Lieferung von U-Boot-Plänen genehmigt worden oder mit Wissen der Bundesregierung geschehen. Und Helmut Kohl sagte da klipp und klar, er habe nach einer politischen gründlichen Prüfung kein grünes Licht für diese Lieferung von U-Boot-Plänen gegeben, obwohl, dazu gibt es wieder eine Aktenunterlage, allerdings diesmal von dem Ingenieurkontor Lübeck, obwohl sein damaliger Kanzleramtsminister Schreckenberger grünes Licht gegeben haben soll. So steht es in einer Aktennotiz allerdings. Diese Aktennotiz wird von Schreckenberger bestritten und Bundeskanzler Kohl sagte auch, Schreckenberger habe sein Vertrauen und er hätte niemals grünes Licht gegeben. Die Krux wiederum dabei, hier steht Aussage gegen eine Aktennotiz und die Firmenvertreter, die äußern sich überhaupt nicht. Ich habe gelesen, es hat Überlegungen gegeben in der Bundesregierung, diese U-Boot-Pläne, die U-Boote an Südafrika zu liefern und das sei im Oktober 84 abgelehnt worden. Da hatte die Planlieferung nach den bisher vorliegenden Informationen aber schon begonnen. Also es ist schon so eine zeitliche Differenz dazwischen. Also so ganz so klar scheint mir die Aussage bis jetzt noch nicht. Bundesaußenminister Genscher war ja auch da. Was hat er denn gesagt? Er wurde dazu befragt, ob durch die Lieferung von Plänen außenpolitischer Schade, außenpolitische Störung entstanden sei. Eine Störung ist entstanden. Mittlerweile haben sich Indien hat sich beschwert. Es gibt eine UNO-Resolution, die deutsche Firmen, nämlich diese erwähnten Firmen, wegen der illegalen Lieferung verurteilt. Aber findige Juristen haben das Wort erheblich vor dem Begriff Störung gesetzt. Und bislang ist nach Äußerung der Juristen noch kein erheblicher Schade, erhebliche Störung entstanden. Weil Sie haben die Sitzungen dieses Ausschusses nun in der letzten Zeit immer genau verfolgt. Und ich denke einfach, dass alle Leute ein Interesse haben, diese Affäre aufzuklären. Kann es denn überhaupt möglich sein, das alles noch im Nachhinein aufzuklären? Also ich verfolge den Ausschuss ja mittlerweile seit Ende 1986. Und die Aufklärung wird eigentlich immer schwerer. Es stehen Aktennotizen gegen persönliche Aussagen. Dann sehr wichtig sind die großen, erheblichen Erinnerungslücken, die alle Beteiligten an bestimmten Punkten immer wieder heimsuchen. Ich habe mir jetzt heute einmal aufgeschrieben, was Helmut Kohl sagte: Ich kann mich nicht erinnern, habe keine konkrete Erinnerung, kann sein, kann auch nicht sein, will es nicht ausschließen, ich weiß es nicht. Und das ist symptomatisch für die ganze Reihe von Zeugen, die in den letzten Jahren vor dem Ausschuss waren. Was nicht durch mindestens zwei unabhängig voneinander hergekommene Aktenstücke belegt wird, daran erinnern sich auch meistens die Zeugen nicht. Und ich denke, der Ausschuss wird noch ziemlich lange vor sich hindümpeln. Und in einer Abschlussbewertung wird es sicher, manche werden sagen, die Bundesregierung hat es augenzwinkern geduldet. Andere sagen, die Bundesregierung war schon immer dagegen. Und beide Seiten haben auch gute Argumente für ihre Position. Aus Bonn war das Frank Wahrlich. Deutschlandfunk, Durchsagen für Reisende. Österreich, Herr Albert Burzler aus Neusäß, zurzeit unterwegs mit einem silberfarbenen Mercedes-Benz 230e, amtliches Kennzeichen A-L-7731, wird gebeten, bei seiner Tochter anzurufen. Insel Elba, Herr Hermann Reuter aus Pullingen, unterwegs mit einem Mercedes Blau Metallic mit dem amtlichen Kennzeichen RT-HR-263 wird gebeten, zu Hause anzurufen. Italien Gardasee. Frau Barbara Günther aus München, zurzeit unterwegs mit einem grauen BMW, amtliches Kennzeichen M, Rest unbekannt, wird gebeten, bei den Eltern anzurufen. Das waren Durchsagen, die wir von der ARD-Reiserufstelle und vom ADAC erhielten. Der nächste Reiseruf morgen um 15.55 Uhr. Und nun, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen wieder einige Hinweise auf das Programm von morgen, Donnerstag, den 24. Mai, geben. Nach den Nachrichten um 0 Uhr geht es weiter mit dem DLF-Nachtradio. Rockzeit. Am Mikrofon erwartet Sie Stefan Kaiser. Um 2.05 Uhr das ARD-Nachtkonzert vom Deutschlandfunk. Neue Musik aus Osteuropa mit dem Radiosinfonieorchester Berlin. Um 4.05 Uhr steht dann Karl Emanuel Bach auf dem Programm. Hören Sie die Sonate für Orgel Nummer 5 D-Dur, die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Ein Oratorium für Soli, vierstimmigen gemischten Chor und Orchester. Um 5.05 Uhr Musik am Morgen und um 6.05 Uhr gibt es den ersten Kommentar. Die Morgenandacht um 6.35 Uhr spricht Pfarrer Martin Fraunt, Darmstadt. Um 7.05 Uhr hören Sie eine erste Presseschau aus deutschen Zeitungen. Und um 7.15 Uhr geistliche Musik. Hören Sie